1. Gibt es diese Sportschuhe auch in Rot? Ja, aber die roten sind nicht im Angebot. Die sind also etwas teurer. Was kosten denn die roten Schuhe? 98,50 Euro. Ja, das ist ziemlich viel. Ich weiß nicht. 98,50 Euro? Kann ich die Schuhe mal sehen? Ja, gern. Ich hole sie sofort. Die sind wirklich sehr schön. Gibt es diese Sportschuhe auch in Rot? Ja, aber die roten sind nicht im Angebot. Die sind also etwas teurer. Was kosten denn die roten Schuhe? 98,50 Euro. Ja, das ist ziemlich viel. Ich weiß nicht. 98,50 Euro? Kann ich die Schuhe mal sehen? Ja, gern. Ich hole sie sofort. Die sind wirklich sehr schön.